Morning! Guten Morgen! We have already done 6 days about the secret place. Wir haben schon 6 Tage über den verborgenen Ort gemacht. We've seen how wonderful it is. Wir haben gesehen, wie wundervoll es ist. Then we see how to get into it. Dann, wie wir hineingehen können. But look! Aber schau! Now the Bible doesn't just say he who is going into the secret place has all these promises. Die Bibel sagt nicht nur, dass der in den verborgenen Ort hineingegangen ist, all diese Verheißungen hat. Now the Bible actually says he who dwells in the secret place. Nun sagt die Bibel, genau genommen der im verborgenen Ort wohnt. What does that mean? Was bedeutet das? Do you know what? I looked this up in the original Hebrew and this excited me. Ich schaute dieses Wort im Original Hebräischen nach und dies hat mich begeistert. Because one of the meanings of the word to dwell is to sit down. Denn eine der Bedeutungen des Wortes wohnen ist, sich hinsetzen. So, in other words, here's what God is saying. In anderen Worten sagt Gott Folgendes. If you sit down inside of Jesus Christ, you're safe. Wenn du dich in Jesus Christus hinsetzt, bist du sicher. Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? Sit down, people. Setzt euch, Leute. Look. Schau. The moment I read this in the original Hebrew. Schau, in dem Moment, ich dies im Original Hebräischen gelesen hatte. Immediately my thoughts went to Hebrews chapter 10 verse 11. Dachte ich sofort an Hebräer 10 Vers 11. Hebrews chapter 10 and the verse 11 is one of the most beautiful expressions of the new covenant. Hebräer 10 11 ist eine der schönsten Ausdrücke über den neuen Bund. Now, let me read the verse and then I'll explain to you what it means. Lass mich den Vers lesen und dann erkläre ich, was es bedeutet. Now, the whole story is all about the new covenant. Die ganze Geschichte handelt vom neuen Bund. And here is what it says. Und da steht. And every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifice. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer. Which can never take away sins. Die niemals Sünden hinwegnehmen können. But this man, which is talking about Jesus, dieser aber, da ist die Rede von Jesus, after he had offered one sacrifice for sins forever, hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht, sat down at the right hand of God, und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. So what is Paul, which I believe he wrote Hebrews, saying here? Was sagt Paulus, von dem ich glaube, dass den Hebräerbrief geschrieben hat? Was sagt in diesem Vers? You know, Hebrews is a book of comparison and you will never understand it unless you learn that it all compares. Der Hebräerbrief ist ein Brief des Vergleichs und du wirst es nie verstehen, es sei denn, du lernst, dass alles vergleicht. It compares the old priest with Jesus. Es vergleicht den Priester mit Jesus. The perfect high priest. Der perfekte Hohepriester. It compares the earthly tabernacle with heaven. Es vergleicht das irdische Tabernakel mit dem Himmel. It compares Mount Zion with Mount Sinai. Es vergleicht den Berg Zion mit dem Berg Sinai. And of course the old covenant and all its structure with the new covenant. Und es vergleicht natürlich den alten Bund mit dem neuen Bund. So it says literally here that the priests, they brought daily sacrifices. Hier steht also, dass der Priester täglich Opfer brachte. But look. Aber schau. It literally says every priest stands ministering. Wortwörtlich steht, jeder Priester steht und verrichtet den Dienst. And then it says that Jesus actually sat down. Und dann steht, dass Jesus sich niedergesetzt hat. Why is this so important? Warum ist dies so wichtig? Because the priests could never, never, never sit down. There was even no chair in the place where they sacrificed. Weil die Priester sich nie hinsetzen konnten. Da war nicht einmal ein Stuhl vorhanden, wo sie Opfer brachten. But after Jesus brought one sacrifice, he actually sat down. Nachdem Jesus ein Opfer gebracht hat, setzte er sich tatsächlich hin. So sitting down means it's finished, it's done, nothing is needed anymore. Sich hinsetzen bedeutet, es ist gemacht, es ist erledigt, nichts muss mehr gemacht werden. So look what the Bible says. Schau, was die Bibel sagt. He who has sat down in the secret place. Er, der sich im verborgenen Ort hingesetzt hat. He is the one who has all these wonderful promises. Er ist derjenige, der all diese wundervollen Versprechungen hat. Sitting down means you've come to the place of complete rest that the work is actually finished. Sich hinsetzen bedeutet, dass du zur vollkommenen Ruhe gekommen bist und die Arbeit tatsächlich erledigt ist. You know, there is a verse that I've been thinking about a lot lately. Es gibt einen Vers, über den ich letztlich viel nachgedacht habe. And it's 1 Corinthians 6:17. Es ist 1. Korinther 6, 17. But he who is joined to the Lord is one spirit with him. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Look, if I'm one spirit with Jesus Christ, it means I'm completely one with him. Wenn ich ein Geist mit ihm bin, dann bin ich vollkommen eins mit ihm. I can only experience this by absolute simple faith. Dies kann ich nur durch uneingeschränkten, einfachen Glauben erleben. If I believe that I'm completely one with Jesus, wenn ich glaube, dass ich vollkommen eins mit Jesus bin. What does that mean? Was bedeutet das? Ephesians 2 verse 6 says this. Epheser 2 Vers 6 sagt. It says that I've been raised up together with Jesus. Ich bin mit Jesus auferstanden. And I was made sit together in heavenly places. Und wurde in der Himmelswelt mitversetzt, mit ihm hingesetzt. So here again we have the word sit. Hier steht auch wieder das Wort sitzen. So he who sits down in the secret place, which is Jesus. Er, damit ist Jesus gemeint, er, der sich in der Himmelswelt hinsetzt. Because Jesus has sat down too. Weil sich Jesus auch niedergesetzt hat. So Jesus sat down, I need to sit down in Jesus Christ. Jesus hat sich hingesetzt, ich muss mich in Jesus hinsetzen. Because I've already been placed to heavenly place. Where I'm sitting down. Weil ich bereits in himmlische Orte versetzt wurde, wo ich sitze. So look. Schau. I have to come to the very simple and true faith in my heart. Ich muss in meinem Herzen zum sehr einfachen und wahren Glauben kommen. That is finished. Dass es vollbracht ist. There's nothing else to be done. Nichts muss hinzugefügt werden. Enter into the rest of God. Tritt in die Ruhe Gottes ein. Take a seat and chill. Nimm Platz und relax. You know, if we don't stop to live by this begging faith, trying to convince God of all these things. Wenn wir nicht aufhören, in diesem bittenden Glauben zu leben, Gott um all diese möglichen Dinge zu bitten, our lives are going to be complicated and stressful. Werden unsere Leben kompliziert und voller Stress sein. And then we wonder why the promise of Psalms 91 cannot be experienced by us. Und dann wundern wir uns, warum wir die Verheißungen in Psalm 91 nicht erleben können. My friend. Mein Freund. Promises are the consequence. Die Verheißungen sind die Konsequenz. Of you sitting down, abiding and remaining in Christ. Die Konsequenzen davon, dass du dich hinsetzt, in Jesus Christus bleibst und verweilst. Tomorrow we're gonna finish up. Morgen beenden wir die Serie. See you guys. Sehe dich.